Der Raucherbalkon. Ein Phänomen in der Podcast-Landschaft. Am Anfang des Sommers gab es ein großes Event. Eine ganze Nacht lang wurde gepodcastet. Mehr als 16 unterschiedliche Podcaster waren dort. 12 Folgen unterschiedlichster Sorte wurden danach veröffentlicht. Und es hätte noch so viel mehr sein können. Doch wird der Raucherbalkon uns noch ein einziges Mal diese Möglichkeit bieten? Wird es vielleicht ein ganzes Jahr dauern, bis es wieder so weit ist? Nein, so wird das nicht passieren. Noch dieses Jahr wird es eine weitere Night of the Pods geben. Der Raucherbalkon ist bereits dabei und organisiert das nächste Event. Ein fester Termin steht noch nicht fest, aber es wird definitiv eine Herbst-Winter-Sendung sein. Schau doch mal unter raucherbalkon.de vorbei. Klicke auf den Menüpunkt NOTP. Dort findest du das Pirate Pad, wo du dich als Podcaster anmelden kannst. Werde selbst ein Teil von Night of the Pods. Ja, und damit einen wunderschönen Abend. Es ist Mittwoch, der 27. Juli 2016, knapp 21 Uhr und hier ist der Raucherbalkon. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. So, wen haben wir denn alles heute mal? Jetzt blicke ich mal in die Runde. Ich sehe die Leni, die begrüße ich als erstes, weil Ladies first. Leni, alles klar bei dir? Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Raucherbalkon. Ja, ich bin heute für die Quote hier und halte als weibliche Podcasterin heute hier mal die Stellung. Besser als die Stange. Na, dafür zahlt ihr zu schlecht. Ah, okay. Ja, dann gucke ich nochmal in die Runde und sehe ein Drittel des Metacasts, der Martin. Hallo Martin. Immer bin ich nur ein Teil von. Moin, hier ist Martin. Ja, musst du mal den Jan und den Phil mal ein bisschen mehr Geld zahlen. Ach so. Ja, nee, mache ich nicht. Ja, frisch aus dem Urlaub. Moin, moin, hier ist auch Martin dabei. Toll, wieder bei euch zu sein. Und Hatti ist wieder aus dem Urlaub zurück. Das ist richtig. Und ich freue mich unwahrscheinlich wieder, dass ich endlich ein bisschen mit euch quatschen kann, podcasten kann und begrüße natürlich auch an dieser Stelle ganz, ganz lieb mein Zwillingsbruder, den Klaus. Ja, das ist der Zwillingsbruder, zum Glück zweieich. Ja, Kinders, was machen wir jetzt mit dem angefangenen Abend? Hä? Ja, hey, das Hatti, ja. Willst du ein A kaufen? Nee, ich habe ein neues A. Oh, das ist ein neues A. Ich habe ein neues A, kann ich gleich erzählen. Aber wir können ja erstmal kurz zu dem Einspieler kommen. Es ist wohl an den wenigsten vorbeigegangen, dass wir die Night of the Pods gemacht haben. 12 Folgen mit 16 Podcastern in 9 Stunden rausgehauen haben. Der liebe Volker vom Selbstgesprächler-Podcast hat sich bereit erklärt, uns einen Trailer zur Verfügung zu stellen. Das heißt, immer wenn wir mal wieder eine Raucherbalkon-Folge aufnehmen werden, werdet ihr diesen Trailer hören. Und wir geben natürlich allen Podcastern, die das jetzt hier hören, ihr bekommt einen Download-Link in den Shownotes und könnt, wenn ihr möchtet, und da würden wir uns ganz, ganz doll freuen, dann diesen Trailer auch bei euch im Podcast einbauen. Jetzt habe ich gerade eine Urlaubssendung auf Halde gelegt, ja, und die ist jetzt fertig. Und aber bei der danach werde ich das mit einbauen. Ja, siehst du, das geht doch. Also wir haben ja gesagt, also wie es im Trailer gesagt wird, haben wir gesagt, das hat den Leuten so viel Spaß gemacht und das machen wir nochmal. Es gab ja diverse Podcasts, die darüber berichtet haben. Der Sendegarten hat auch darüber berichtet. Er hat es eigentlich so auch erzählt, wie es eigentlich geplant war. Das kann Klaus vielleicht gleich mal erzählen. Die Idee war ja eigentlich von uns dreien, das war ja von Martin, Klaus und mir. Die Idee war ja eigentlich, dass wir so mal die Lava-Podcasts mal ein bisschen nach vorne bringen. Wir haben es ja zumindest auch geschafft, dass wir einen Fußball-Podcast mit drin hatten. Dann hatten wir halt diesen Film- oder Serien-Podcast hier, den Grauen Rat dabei. Aber im Herbst, Winter, da wollen wir richtig nach vorne gehen, oder Klaus? Ja, für die Herbst-Winter-Edition haben wir schon tatsächlich auch den ein oder anderen Wissenschaftspodcast am Start, der sich schon in die Liste eingetragen hat. So kurz überflogen. Protonpot ist dabei auf jeden Fall. Habe ich gesehen. Und ach, jetzt kann ich nicht lesen hier gescheit. Der Geek Talk. Der Geek Talk, genau. Die kommen auch aus Schweiz, Österreich und Deutschland. Ach komm, was? Ich habe es gerade offen. Ich lese mal alle vor. Dann lies mal alle vor, genau. Ja, die Landfunker kommen. Der Micha von Making Tracks kommt, der Ralf Meier vom Nebensprechen, Meshrew und Max vom Creamspeak kommt, die Heißluftdampfer-Leute kommen, das sind auch die, die das Schlaulicht machen. Dann kommt der Ungelogen-Podcast, der Christian mit dem Umwomukum-Podcast kommt, Auf Distanz mit dem Sastikel kommt, Sascha und Sebastian kommen mit Sie reden. Zu Sascha komme ich noch. Da habe ich nämlich noch was zu erzählen. Ja, Proton hast du schon gesagt. Info einholen. On the Road Podcast. Das Leben der Auslandsschweizerin. Die wird da sein. Der Geek Talk. Der Selbstgesprächer. Der Volker wird da sein. Platz 16 ist noch offen. Da schreibe ich jetzt einfach mal ganz kurz die Leni rein. Die nimmt nämlich auch teil. Ja, das kann ich sehr gerne machen. Ich wäre auch beim letzten Mal schon dabei gewesen, wenn nicht der Rechner der Ansicht gewesen wäre, er müsste eine kleine Rauchwolke erzeugen. Ja, passend zum Raucherpunkt. Ja, apropos Rechner, du bist ja jetzt in die Sparte gesünder Leben eingetreten. Du bist jetzt Obst-User. Wie schmeckt's denn so mit dem Obst? Ach, frag nicht. Warte, ich habe hier gerade ein bisschen der Geräusche im Hintergrund. Moment. Das ist die Datasette vom C64. Das ist das Obst. Das ist der Backautomat. Ja, also wie das so ist, ne, wenn man 20 Jahre einen Windows-Rechner benutzt. Ne, also am meisten fehlt mir der Rechtsklick an der Maus. Ja, ich glaube, ich habe bestimmt 10 Minuten gebraucht, bis ich auf der Tastatur das Add-Zeichen gefunden habe. Und für jeden Rotz brauchst du eine App. Aber ich glaube, es ist einfach nur diese Gewohnheit. Ne? Also letztlich bin ich mit dem Rechner sehr, sehr zufrieden. Die Technik ist wirklich traumhaft. Aber so diese anfängliche Fummelei. Also da muss ich sagen, das ist ja nicht so meins. Ich bin halt auch nicht so sehr technisch versiert. Das muss man halt da auch nochmal zu sagen. Gib dir 2 Wochen, dann hast du das raus. Das ist wirklich kein Thema. Dann ja, ist es durch. Ja, es geht auch immer besser, ne? Aber egal, was du jetzt öffnest oder bearbeiten willst, so weiß ich nicht, mein Audacity hat dann zum Beispiel die MP3 nicht speichern wollen, weil dafür muss ich noch was runterladen. Und naja, also bis der erste Podcast dann wieder online gestellt war, habe ich 3 Kreuze gemacht. Aber jetzt ist alles durch. Du erinnerst dich, bei Audacity musst du auch diesen MP3-Codec musst du auch auf dem Windows-Rechner installieren. Der ist auch auf dem Windows nicht dabei. Das weiß ich nämlich noch, das hat nämlich noch dein Männer gemacht. Ja, das ist das Problem. Ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Und jetzt läuft es aber. Der Podcast ist online, ich mache 3 Kreuze und das bedeutet auch, jetzt müsste ich zumindest für dieses Projekt alles auf dem Rechner haben, was ich so brauche. Was hast du dir denn geholt überhaupt? Worüber reden wir denn da? Ich habe so einen kleinen iMac mir gegönnt. So ein 21er? Ja, um Himmels Willen. Der ist schon riesengroß genug für meine Zwecke. Das ist doch ein super Gerät. Klasse. Ja, freue ich mich auch total drüber und für meine Zwecke reicht das auch völlig. Ich bin niemand, der am Computer zockt oder so. Ich mache tatsächlich nur den Podcast drauf und das Tolle ist dieses Retina-Display. Ne? Also das ist natürlich von der Bildqualität ganz, ganz toll und ich darf mich jetzt leider nicht mehr vor andere Rechner setzen, weil da sieht jetzt immer alles ganz pixelig aus. Es sind nur noch Pixel da, ne? Ist ganz grauenhaft, ich weiß. Ja, das ist so. Klaus, brauchst du jetzt ein Taschentuch, weil du mit 3 Mac-Usern sprichst? Ja, ich weine leise hier in meinen Kissen. Ich muss ja noch sparen. Ne? Ich gehe jetzt beim Nachbarn immer Rasen mähen. Ja, aber Klaus hat wenigstens eine rechte Maustaste. Ich hab gar keine Maus hier, weil ich habe ja ein altes Lenovo, da ist keine Maus dran. Das du geht hast alles doch aber so. Auch eine rechte Maustaste. Ja. Nein, ich meine, Leni, wieso hast du keine rechte Maustaste? Na klar. Also ja, da muss ich vorher immer einen Knopf drücken. Hä? Nee. Also, Also ich habe eine rechte Maustaste. Rechte Maustaste, dann geht so ein Dropdown-Menü auf hier meinem Windows-Rechner. Also da muss ich mal vorbeikommen. Mal gucken. Ja, das musst du mir mal alles einstellen. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich rechts drauf drücke, dann kann ich da kopieren, ausschneiden, genauso wie am Windows-Rechner. Also deswegen, ich bin gerade etwas hier. Wenn du Quick-Hilfe haben willst, gehst du einfach auf die Systemeinstellung Maus und dann steht da sowas wie Sekundärklick. Und da machst du dann die Auswahl auf Rechtsklick und einen blauen Haken rein und fertig. Ganz schnell. Ja, gehen Sie auf den Raucherbalkon, dort wird Ihnen geholfen. Vielen Dank. Hör dir den Metacast an. Der geht gerade richtig nach vorne. Ja, wir machen jetzt Windows hoch 10. Ja, seid denn verrückt? Ich und ein Wissenschaftspodcast. Ich verstehe doch nur einen Bahnhof. Das ist ein reiner Lava-Podcast, aber so bezeichnen sich. Also ich hab bei den dreien immer so das Gefühl, also eigentlich könnten sie einen Technik-Podcast machen. Das sind alles so technikaffine Leute. Jeder hat so ein bisschen gesundes Halbwissen und irgendwie kommen sie hinterher auf einen gemeinsamen Nenner. Ich habe das ja durch Klaus gehört, weil Klaus empfiehlt immer den Podcast. Ja, beim letzten Mal war es halt ein bisschen sehr Windows-lastig, weil Windows irgendwie die Mobile-Geschichte einstellt. Ansonsten sind es ganz normale Lava-Podcasts. Das ist nichts mit Wissenschaft. Also, ich weiß nicht, wie man auf Wissenschaft bei uns kommt, aber wir steigen meistens ein mit Technikthemen irgendwie. Und dann wird es irgendwie spooky, würde ich mal so sagen. Es driftet ab. Und Leni, würde ich sagen, ich erwarte mal, dass du da mal reinhörst, weil ich habe die Five Fingers jetzt auch durchgehört. Auweia, ja, da hast du ja die richtige Folge erwischt. Ja, da kannst du mal sehen. Das hat mich sogar interessiert, weil ich war auch schon mal kurz am Zucken, mir sowas zu holen. Aber werde das wahrscheinlich nicht machen können. Warum? Du hast zusammengewachsene Zehen. Nee, so schlimm ist es nicht, aber ich habe tatsächlich einen kaputten rechten Fuß und der wird da wahrscheinlich nicht reinpassen. Erklärt einer kurz, was Five Fingers ist, vielleicht für Zuhörer, ja, die das nicht gleich auf dem Schirm haben. Es gibt von Vibram, das ist so eine, schreibt man mit V, Vibram, die stellen so Schuhe her, wo du jeden einzelnen Zeh so in den Schuh reinpackst und du siehst die Zehen auch noch von außen. Das sieht dann aus wie Planet der Affen oder so die Hobbits mit kleinen Füßen, fehlen nur die Haare drauf, soll aber total super sein. Und ich finde das eigentlich auch ziemlich spannend, aber ich glaube, da werde ich nicht ganz reinpassen. Das ist so ein bisschen doof. Ich hätte gerne was ohne Fingers, also ohne Zehen irgendwie so. Also schon, ich nicht, dass ich keine Zehen hätte, aber ich würde da, glaube ich, nicht reinkommen. Wenn du zu der Folge mal in die Shownotes guckst, da verlinke ich einen Testbericht von Markus Gründel und der stellt Barfußschuhe vor, die keine Zehen haben. Also es gibt da auch verschiedene. Die ich jetzt vorgestellt hatte, die haben tatsächlich Five Fingers, ne? Also für jeden Zeh ein separates Fach, sage ich mal. Aber es gibt die auch tatsächlich ohne. Und um das nochmal zu vervollständigen, Klaus, Five Fingers Schuhe, das sind Barfußschuhe, die ja deine Muskulatur stärken sollen. Also weg von den fiesen Schuhen an deinen Füßen und es schützt halt den Fuß und ja. Weißt du, so ohne Stahlsohle und so. Ach so. Also so was Flexibles. Ach so. Also nicht wie die Springerstiefel, die ich immer trage hier. Ich war ganz ja, genau. Du brauchst nicht mehr Springerstiefel Straßenbahn fahren. Doch, in der Straßenbahn brauchst du die schon ab und zu. Öffentlicher Nahverkehr. Es ist halt so, dass tatsächlich sollen eben deine ganzen Fußmuskeln damit auch wirklich mal so richtig benutzt werden und nicht einfach so brach und schlaff in diesem Schuh liegen, weil der Schuh und die Sohle alles machen. Und das ist eigentlich sehr gut. Ich habe mir auch mal von Nike diese Nike Airs geholt und so. Ich weiß nicht, so eine Laufdinger, so eine Free-Dinger mit so einer geschlitzten Sohle. Man sieht die ja überall heute an den Füßen von den Leuten. Und die sind erstens leicht und atmen schön und die magst den ganzen Tag gerade im Büro auch anhaben. Das ist total super. Großartig. Ja, okay. Und deswegen war ich da sehr interessiert dran an diesen Barfußschuhen noch, weil selbst in diesen Nike-Dingern hatte ich so die ersten zwei Tage so gedacht, so wow, was passiert denn da mit deinen Füßen? So irgendwie so wow. Kriegst ja richtig so, ist richtig zuerst so ein bisschen merkwürdig anstrengend oder so. Und das hat Leni deutlich mehr, glaube ich, bei den Five Fingers gehabt. Ja, auf jeden Fall. Also der Unterschied ist tatsächlich nochmal eher, dass der Nike Free nicht unbedingt ein Barfußschuh ist. Der ist dem nachempfunden, aber der simuliert dieses Barfußgefühl nicht so. Der große Unterschied ist, dass du halt unten die Sohle ist nochmal genau wie dein Fuß quasi in verschiedene Waben eingeteilt. Und beim Nike ist das sehr grob und du hast halt bei dem Five Fingers wirklich jeden einzelnen Zeh und dein Fuß hat halt die Freiheit, nicht nur, ich sag mal, wie beim Abrollen, dass die Füße nach oben können, sondern auch der große Zeh kann in beide Richtungen arbeiten. Du hast aber gerade in den ersten Wochen wirklich Muskelkater, weil unsere Füße sind alle Schuhe gewohnt. Ne? Die Muskeln sind überhaupt nicht dafür ausgerichtet, sage ich einfach mal. Und medizinisch ist halt die Theorie, dass wenn du durch diese Barfußschuhe deine Muskeln stärkst, dass du dann halt weniger umknickst. Ne? Aber die Lauftechnik ist eine andere und dann muss man das tatsächlich richtig trainieren. Ja, wir machen das für die Shownotes gibt es Links zu den Five Fingers und wir verlinken auch, glaube ich, am besten mal die Folge für Leni. Da könnt ihr euch das noch ein bisschen genauer anhören. Yippie, Werbung. Ja, das soll ja auch jeder haben. Was ich dich jetzt mal fragen wollte, Leni, also ich weiß ja, wir sind ja privat auch befreundet, ich weiß auch, dass du Sport studierst, ich weiß ja, dass du auch bei deinem Sportstudium viel so Leichtathletik machen musst und so. Bin ich richtig? Nächste Woche beginnt die Olympiade. Ist das interessant für dich oder bin ich da verkehrt? Ja, also ist das interessant für mich. Also wie das mit jedem Sportstudenten ist, wir haben so unsere Schwerpunkte. Bei mir liegt der leider nicht auf Leichtathletik. In Kassel ist ja auch immer die deutsche Meisterschaft, die wird da ausgetragen. Das gucke ich mir dann tatsächlich auch mal an. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da ein Fan von irgendwem wäre oder das tatsächlich verfolgen würde. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht dann tatsächlich ein bisschen an mir vorbei und das beschränkt sich dann auf die Nachrichtenzusammenfassungen. Ich weiß nicht, also wie ist es bei dir, Klaus? Also so Fußball, EM, WM und Winter- und Sommerolympiade. Also ich bin immer so ein Mensch, also sonst gucke ich das nicht, aber ich gucke das. Der Klaus, falscher Ansprechpartner. Der hat ja keinen Fernsehen. Ach, weiß ich nicht, wenn das irgendwo auf irgendeinem Streaming oder Mediathek irgendwo ist. Netflix, und, nee. Nee, ja, aber es gibt doch ja auch das ARD und ZDF, die haben doch auch so Livestream oft dann, wenn Sportveranstaltungen sind. Da schaue ich bestimmt schon auch mal rein dann, ja. Läuft der Jürgen Hingsen noch, oder? Nee, die Nummer ist vorbei. Daley Thompson auch nicht mehr. Ach so. Aber die Ulrike Meifert, die springt immer noch schön. Ja, die springt noch. Oder? Bin ich. Warte mal, ich muss mal eben gucken, welches Jahr. Martin, guckst du das? Nee, Olympia ist nicht so mein Ding. Also ich weiß nicht, manchmal finde ich es ganz interessant, wenn so Hammerwerfen ist oder Hochsprung. Das hat noch irgendwie so was Archaisches irgendwie so. Weißt du? So, wenn sie da stehen. Und so. finde ich eigentlich ganz witzig. Das ist doch beim Tennis so. Das ist ja, hat ja Club-Charakter, das ist nicht so geil. Aber ja, ansonsten. Weiß ich nicht. Nee. Also ich finde diese Läufer und so, das mag spektakulär sein. Die Geschwindigkeit kannst du eh nicht erraten am Fernseher. Und ich weiß nicht, ich habe auch irgendwann aufgehört, hier Tour de France zu gucken, weil ich auf diese Doping-Geschichten keinen Nerv mehr habe und so keinem mehr glaubt. Also sollen sie es alleine machen und das ist gut. Und ab und zu gucke ich mir mal einen, der ein bisschen macht und so. Aber da muss ich nicht für 5 Stunden und 5 Tage da am Fernseher hängen. Also eher nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, aber Leni offensichtlich, ja. Ja, das hat aber was mit der Gesellschaft zu tun. Wir erwarten doch jedes Jahr den neuen Weltrekord, eine Verbesserung der Leistung. Und irgendwann sind auch immer Menschen an ihren Grenzen. Und was machen sie? Dann greifen sie zu Dopingmitteln. Also ich finde, man kann den Sportlern gar nicht so sehr einen Vorwurf machen, sondern es ist die Gesellschaft, die immer und immer mehr erwartet. Und da sind doch alle gedopt. Ne? Das ist einfach, ja, da muss man sich vielleicht einfach mal was grundsätzlich anders überlegen, ne? Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, dass ich von außen daran jetzt spektakulär wenig machen kann, außer es nicht zu gucken. Ja, weil, klar. Weil ich sag mal, ich war wirklich, ich war jahrelang selbstständig, habe hier zu Hause gesessen, habe gearbeitet und habe nebenbei Tour de France angehabt so und fand das toll. Ja, stundenlang immer wieder mal hingeguckt und so und Ton aus und so und war interessant und so. Ich fand Radsport so und so sehr geil, habe ich selber auch gemacht eine ganze Zeit lang. Und bis mein Knie kaputt ging, hurra. Und ja, aber wenn du denn nachher so diesen ganzen Wahnsinn dann mitkriegst, ja, sorry, dann muss so ein Sportler aufstehen und sagen, nee, mach ich nicht. Und zwar laut schreien. Ganz einfach. Ja, so. Genau. Das wäre eigentlich mal der erste Weg, ne? Ich meine, das sind meistens dann auch noch Soldaten oder so, ja. Die sind auch noch irgendwie angestellt und kriegen dickes Geld von uns allen, von den Steuern. Dann sollen die sich hinstellen und sagen, Leute, hier geht was schief. So. Und da wird jeder hinter denen stehen und höchstwahrscheinlich sagen, okay, das geht so nicht. Fertig. Und meinetwegen können die immer letzter werden. Aber ja, es ist halt ganz kompliziert. Ja, also für mich Sport im Fernsehen, wie gesagt, das ist so, ja, was heißt notfalls, ich schaue halt kurz mal rein, aber es ist nicht, dass ich das jetzt wirklich da jeden Wettkampf sehen müsste. Deswegen sagte ich ja schon, ist bei mir lange her, da hat der Michael Groß noch gewonnen beim Schwimmen. Das war so die letzte Olympia, glaube ich, wo ich geschaut habe. Jetzt holst du aber auch ja, alle Kamellen raus. Ja, oder hier das Franzi van Almsick, ne? Das also Schwimmen konnte man auch immer nett anschauen, eigentlich so. Aber, was, ja, was vielleicht nochmal interessant ist oder interessant war, war so Motorsport, weißt du? Da kann der Fahrer, der kann da eh nicht viel machen. Ob der nun irgendwas genommen hat oder nicht, das ist fast egal. Und die Maschinen hat man, würde ich sagen, im größten Teil schon im Blick, was da nun manipuliert wurde oder nicht. Da kriegt man schon eine Menge raus, würde ich sagen. Ja, aber wie gesagt, ich gucke es mir vielleicht mal an, wenn ich Zeit habe oder so. Ich meine, beim Fußball bin ich da bin ich schon mehr da vorne bei WM oder EM. Also Bundesliga interessiert mich auch nicht mehr. Das hat für mich alles mit Sport nichts mehr zu tun. Das geht meiner Meinung nach eigentlich nur noch um Kohle. Mehr nicht. Also Fußball hat mit Sport nichts mehr zu tun. Ja, da gebe ich dir recht. Also ich wüsste nicht mal zu sagen, wer jetzt für Deutschland da bei Olympia überhaupt antritt und in welcher Disziplin. Da müsste ich mich jetzt wieder reinarbeiten, um da ein bisschen Spaß dran zu haben. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, das ist natürlich ein großer Event und es gibt viele Leute, die sich drüber freuen und das sollen die bitte schön auch dürfen. Also Spaß an euch. Ja, auf jeden Fall. Diese ganze Diskussion mag ich auch sowieso nicht. Auch während der WM immer dieses ganze, na, guckt da wieder alle Fußball, und bla bla bla und lass doch dem es gefällt, der soll machen. Und dem es nicht gefällt, der braucht nicht schauen. Und jeder so, wie er mag. Ich mag dieses Aufeinander-Einhacken immer nicht bei so Zeug. Das hast du ja ganz oft, ne, irgendwie. Ja, das ist unnötig. Ja, das stimmt. Völlig sinnbefreit. Spart eure Energie, macht was Gescheites, ne? Genau. Gibt es denn in der Podcast-Landschaft eigentlich irgendwie neue Bewegungen jetzt? Ich war jetzt eine Woche so out of data. Gab es da jetzt was Interessantes? Ja, unser lieber Girard geht ja jetzt bald an den Start. Ja, den hätten wir gerne hier gehabt. Also ich habe da nicht viel Information. Ich habe nur gesehen, es gibt eine URL, Girards-Welt, ist das richtig? Klaus, hilf mir da mal. Girards-Welt, genau, girard-welt.de müsste es sein eigentlich, ja. Das wird ein Personal-Podcast. Wird ein Personal-Podcast, soweit ich verstanden habe. Ist so gut wie fertig, habe ich gestern gehört. Und, ja, stimmt, der war beim Ratinger, ne? Ja, da haben sie ein bisschen beim Rating drüber gesprochen und unser Micha wieder vorne mit dabei mit Blog aufsetzen und unterstützen. Das kann er, das ist immer gut, wenn man ihn mit dem Boot hat an der Stelle. Und dann warten wir mal ab einfach, also was sich da tut. Ich freue mich schon drauf. Ja, eine Hörerin hat er, nämlich mich. Ach, war er beim Rating zu Gast gestern? Ich habe es noch nicht gehört. Ne, im Chat und der Micha hat halt von seiner Woche erzählt und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, da halt auch erzählt, dass er für den Girard da gerade halt im Hintergrund ein bisschen das Backoffice vorbereitet ist. Ah ja, ja, dann freuen wir uns auf einen Podcast vom Girard. Aber wie ich im Urlaub war, ist ein neuer Podcast aufgeploppt, den hat Klaus noch nicht mal wahrgenommen. Was? Ehrlich? Ja, der ist aufgeploppt an dem Tag, wie die Vorkommnisse in München gerade waren. Und ich glaube, da hatte Klaus andere Gedanken im Kopf, als sich um neue Podcasts zu kümmern. Es gibt einen neuen Podcast vom Sascha Erler. Den einen oder anderen sollte dieser Name bekannt sein. Klaus muss mich jetzt so ein bisschen unterstützen. Der Graue Rat, Sie reden, Pottwichteln. Da will ich drauf hinaus, genau, auf die Flachlandreporter. Und gibt es noch mehr, was der Sascha macht, was ich jetzt angesprochen habe? Ich denke, du hast sie alle dabei gehabt, ja. Genau, und der hat einen Podcast aufgesetzt, einen neuen, der nennt sich flachlandreporter.de. Und der hat sich jemanden ins Boot geholt, den kennen eigentlich behaupte ich mal, nur die Geocacher. Das ist nämlich bei den Geocachern bekannt, der Sandmann. Das ist der Tom, der Thomas Nädler. Korrigiert mich, ich glaube Thomas Nädler. Das war nämlich, ich bin mir nicht sicher, aber es war der Initiator vom ersten Geocaching-Podcast. Das ist nämlich ein Teil der ehemaligen Dosenfischer. Und der Sascha und der Tom, die arbeiten nämlich beide beim Rundfunk. Und ja, die wollen so ein bisschen aus ihrem Leben als Reporter und so erzählen. Und die haben gleich bei der Nullnummer, also nicht so eine typische Nullnummer, wir laden mal ein Intro, die haben also gleich eine komplette Folge rausgehauen, zu finden unter flachlandreporter.de. Ich weiß nicht, Klaus, hast du es dir angehört? Den habe ich mir angehört, ja. Das ist ja selbstverständlich. Der Sascha hatte mich da auch angeschrieben. Ich lehne mir jetzt nochmal aus dem Fenster, um das zu komplettieren, aber ich habe da schon mal so daneben gelegen bei denen. Aber ich glaube, der Sascha ist auch ab und zu beim Who-Podcast mit dabei als Gast. Ich versuche es nochmal, ob es stimmt. Und wenn nicht, dann haben sie mal wieder hier Gratis-Werbung, weil ich mich wieder vertan habe. Es gibt immer einen schönen Ruck durch die ganze Podcast-Szene. Ja, nee, habe ich mir angehört, hat mir sehr gut gefallen, hat mir also sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wo das hingeht, in welche Richtung, und ich finde toll die Informationen über, wie ist es eigentlich im Rundfunk, und auch sie haben so ein bisschen auch gegenübergestellt zum Podcasten, und auch die sind nur beide auch irgendwie freie Mitarbeiter, und dann gibt es den Unterschied freier Mitarbeiter, Angestellter, da ging es so rum und um so Sachen. Ich glaube, das ist auch für uns Podcaster interessant, da reinzuhören, und bin gespannt, in welche Richtung das geht. Ja, also super. Ich weiß nicht, Martin, hast du reingehört oder sagt es noch nichts? Ich habe es gerade abonniert und ich habe ja Urlaub und wird gehört. Ja, also du merkst beim Podcast, da sind Profis am Werk. Also wie ich die Dosenfischer gehört habe als Geocacher, also das war schon immer, das hatte alles Hand und Fuß. Das war echt ganz, ganz großes Kino. Und da freue ich mich drauf, was denn auch an neuen Folgen da kommt. Und wir spulen jetzt mal ganz kurz ein bisschen vielleicht zurück. Wir haben gerade einen neuen Personal-Podcast angesprochen, Gérards Welt. Und just in diesem Moment ist der Gérard eingeflogen. Hallo Gérard. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Na? Das ist der Podcast, der so schön hat geprickelt in meine Ohren. Hat's geklingelt in deinen Ohren, weil wir über dich geredet haben, oder? Ja, ich dachte mir, vielleicht seid ihr ja noch dran. Also, passt. Also wir podcasten gerade eine halbe Stunde, also wir können 9 Stunden, das weißt du. Na, okay, das stimmt auch wieder. Ja, nee, Gérard, wir haben erzählt, der Blog ist aufgesetzt, da hatte ich Micha unterstützt, und ja, wie ist jetzt der Weg? Nullnummer, iTunes-Feed, ist da schon was am Machen, oder ist das alles noch so ein bisschen, worauf wir warten müssen? Nein, lange wird es wohl nicht mehr dauern. In erster Linie erstmal nochmal vielen Dank an Micha, auch an hier nochmal an der Stelle. Ich habe es ihm wahrscheinlich schon des Öfteren gesagt, aber trotzdem kann ich mich immer nur wieder bedanken, dass er mich so toll unterstützt hat, weil die ganze Materie für mich halt doch ziemlich neu war. Gerade was Webauftritt angeht, und da hat er gut unterstützt, und der RSS-Feed, der ist auch schon eingereicht und den gibt's auch schon. Die Homepage wird auch demnächst freigeschaltet. Die Nullnummer gibt's auch schon. Das ist aber nur Intro und Outro, worüber ich mich auch nochmal bedanken muss an die Leni und an den Chilissimo an dieser Stelle nochmal, dass sie mich so schön unterstützt haben damit. Ja. Haben sie gesungen? Na, sicher. Genau, Leni hat ihre hocherotische Stimme eingesetzt. Und der Chilissimo hat ja ein Intro gemacht. Genau, und der Chilissimo hat mir ein Intro gebastelt. Ja. Ich weine in meinem Kopfkissen gerade. Wieso? Ja, ich wollte Leni gerade engagieren. Ja, kannst du machen. Also Leni, ich meine, wir haben viele erotische weibliche Stimmen. Also die Petra von den Sprechweisen wird ja auch des Öfteren missbraucht. Die hat ja auch das Intro für die Cash-Frequenz eingesprochen. My word. Ich meine, Leni hat jetzt für die Cash-Frequenz Jingles eingesprochen. Warum soll sie denn nicht für den Metacast was Erotisches einsprechen? Ich glaube, es ging viel mehr um den Satz, den ich gesagt habe, als um die Stimme. Es beides. Ah, Entschuldigung. Dann müsst ihr mal Leni einladen, dann haben deine anderen beiden Kollegen nichts mehr zu sagen. Also Leni muss das erstmal anhören und dann muss sie sagen, ob sie mal vorbeikommen will. Oh, ja. Ja, wenn ich denn vorbeikomme, dann habe ich ja wahrscheinlich nichts zu sagen, weil mit die Technik und ich, wir stehen auf dem größten Kriegsfuß des Jahrtausends. Ja, den nehmen wir dich mit. Kein die Problem. Die reden auch über das Wetter, Leni. Ja, das machen wir tatsächlich. Man muss nur den Knopf drücken, Leni. Oder über tote Pferde. Aber die werden dann einfach abgedeckt. Die werden einfach abgedeckt. Plane drüber, fertig. So. Ja, Gerard, da freuen wir uns ja. Das wird ja schick. Wir haben dich ja, wir nicht. Also Klaus hat dich ja lange genug bearbeitet. Ja, eigentlich haben mich ja alle genug bearbeitet. Ich glaube, die erste Folge, die müsste eigentlich allein schon nur daraus bestehen, an den ganzen Danksagungen. Ja, du machst ja auch noch einen Podcast zusammen mit dem Thorsten Runde, ne? Beim Vier-Ohren-Podcast, da machst du ja auch noch was, ne? Ja, aber die erste Aufnahme, wie er bekannt war, ist ja in die Hosen gegangen durch technische Probleme beim Thorsten. Und wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, mal einen Termin zu finden, weil der Thorsten momentan auch ziemlich stark eingebunden ist, dann mal einen Termin anzusetzen, einen festen. Wir sind aber dran. Tja, Martin, du? Noch weitere Projekte oder Metacast bist du mit ausgelastet? Nee, also Metacast soll es sein und das wird es bleiben und den werden wir auch mit aller zur Verfügung stehenden Kraft weiter forcieren und ausbauen. Wie sagte Phil letztens noch, wenn ich mir das so anschaue, wie schön das jetzt schon läuft, dann will ich noch mehr. Also mal gucken. Er schreibt schon irgendein Skript für irgendwas, ob er jemals dazu kommt und jemals fertig wird, Fragezeichen. Wir gucken mal. Aber da wollen wir auf jeden Fall dranbleiben. Also im Metacast wird es noch ein bisschen länger geben, glaube ich. Und ein zweites Projekt sehe ich da jetzt überhaupt nicht am Himmel. Also ich sehe auch nichts, was jetzt zumindest uns drei Burschen da oder Gäste angeht, was da nicht wirklich reinpassen würde. Das ist alles... da ist alles möglich, glaube ich. Da schaffen wir noch einiges. Und ich mache ja gerne immer die Ausflüge zum Balkon. Also von daher, ich bin ja immer gerne auch noch bei euch hier. Das ist doch auch immer schön. Ja, ich bin auch ausgelastet. Ich habe mich jetzt mal kurzfristig erstmal beim Retro-Kompott zurückgezogen aus zeitlichen Gründen. Es ist mit den Aufnahmen, das sind Zeiten, da kann ich nicht mithalten. Und so 4-5 Stunden alle 2 Wochen podcasten an einem Stück zum bestimmten Zeitpunkt, das packe ich irgendwie nicht. Und ich bin auch an einem Punkt beim Retro-Kompott angelangt, dass ich alles, was über C64 und Amiga eigentlich zu sagen gab für mich, das, was ich mitgemacht habe, das ist für mich durch. Und alles andere, was da jetzt an Retro-Sachen kommt, wie NES und Schneider, Computer und so, da habe ich nichts zu sagen und habe gesagt, okay, dann bin ich erstmal raus, kann aber jederzeit einspringen mal so als Lückenfüller und so ein Gedönse. Also so ganz verloren bin ich nicht, aber ich habe mir da erstmal eine Auszeit genommen und kann mich dann halt jetzt ein bisschen mehr auf die Projekte konzentrieren, die ich hier habe noch. Und ich habe ja mit Klaus, mit dem Face of Death Podcast, also wir wollen ja auch nicht nur Fälle bearbeiten, wir wollen uns dann halt auch irgendwann mal wirklich dran setzen, dass wir halt auch... Leute umbringen? Ja, gut. Nein. Zumindest, dass wir uns mal mit Fachleuten vielleicht unterhalten, die sich dann mit dementsprechenden, gerade angesprochenen Leuten, mit umgebrachten Leuten beschäftigen. Und darauf kann ich mich jetzt so ein bisschen vielleicht mal konzentrieren, da muss ich mit dem Klaus mal absprechen, aber ja, wenn man mal ein Projekt so ein bisschen abstößt, hat man auch wieder ein bisschen mehr Luft. Ja, also ja, ich weiß gar nicht, wie ihr das immer macht mit so vielen Projekten und so, Wahnsinn. Also hier beim Balkon, da ist man ja so, da kann man ja so mitschwimmen und so, aber so, also ich bin... Ziemlich, also ein Projekt langt mir mit einem Metacast, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wüsste auch gar nicht, was ich sonst noch großartig erzählen sollte, aber nun gut. Na gut, ich fahre ja auch die Technik und diesen ganzen anderen Kram und so. Vielleicht liegt es auch daran, dass das dann auch irgendwie für einen langt. Weiß nicht. Ja gut, themenbasierte Podcasts habe ich persönlich nur den Geocaching-Podcast und den Face of Death und das füllt mich auch aus und Raucherbalkon hier, ja gut, da könnte ich mich, wenn ich Zeit habe, bin ich abends immer 1-2 Stunden da, wenn nicht, dann nicht und ging auch mal eine Woche ohne. Und ja, wir sitzen ja auch einfach hier, wir labern, wir haben ja kein Skript und quatschen einfach los. Ist immer schön, wenn irgendwie auch mal neue Leute vorbeikommen. Und ja, mein Personal Podcast habe ich auch keinen Zwang. Also ich nehme dann auf, wenn ich was aufnehmen möchte. Ich meine, Klaus hat ja nun auch eine kleine längere Pause mit seinem Versuchslabor gemacht. Da kam jetzt auch erst wieder eine Folge raus. Und ich weiß nicht, Klaus, du siehst das auch so. Also du hast, also für deinen Personal Podcast hast du auch keinen Zwang, oder? Nö. Warum? Ist mein quasi Tagebuch und wenn nichts zu erzählen gibt, gehört halt immer nichts zu erzählen. Und wenn alles schon erzählt ist, warum soll ich dann nochmal extra eine Folge aufnehmen und das, was ich auf dem Balkon erzählt habe, dann nochmal erzählen? Es war so schön, die letzte Folge von Klaus. Also bitte Versuchslabor anhören. Ja. Ich sag nur, das Telefon schellt. Die Rest bitte nachhören. Also authentischer geht schon gar nicht mehr. Das war so schön. Kannst du bitte mal einfach so 8 Stunden oder so einfach mal mitlaufen lassen? Das wäre schön. Häng dir so ein Ding um den Hals und lauf einfach durch die Gegend. Also wirklich. Es war wirklich nett. Ich saß so im Auto, dumm die dumm, musste noch was besorgen. Und so und irgendwie so, Klaus war irgendwie, ja, das war schön. Danke für diesen Einblick. Das war total ehrlich. Ich habe auch so gelacht. So, ich hab das gleich gedacht. Ich habe gesagt, das wäre jetzt cool. Ich meine, er sagt ja nicht, mit wem er telefoniert hat oder so. Was wäre jetzt cool, wenn er jetzt irgendwie so eine völlig bekloppte oder völlig bekloppte angerufen hätte? Ja, ich will jetzt mehr so ein Pferd reiten. Was kostet das so? Ja, ich habe nur leider Klaus Handynummer nicht. Die kann ich dir geben, ist kein Problem. Wo du gerade sagst, bekloppt am Telefon, da muss ich eine Story vom Arbeitskollegen von mir erzählen. Es werden ja keine Namen genannt, aber das war so geil. Er hat einen Anruf von einer Telefonnummer, die er nicht kannte, bei sich drauf gehabt, die er nicht erwischt hatte. So, und dann hat dieser jemand bei ihm auf dem AB gesprochen. Und ihr glaubt nicht, was da drauf war. Das war die Weltklasse, ehrlich. Eine ältere Dame rief an und sprach auf seinem Band: Komm jetzt nicht nach Hause, die Bullen sind auf dem Hof. Großartig. Ja, das haben wir in Dauerschleife den Tag gehört. Das war so klasse. Ich kann auch eine nette Story erzählen. Ich fahre ja nebenbei ehrenamtlich so ein bisschen im Rettungsdienst. Und wenn wir ein bisschen Zeit haben, Patienten abgeliefert haben im Krankenhaus, dann stehen wir meistens noch vor der Tür, sind Ärzte da oder Pfleger oder Krankenschwestern, die man kennt. Und da war eine Notärztin da, mit der wir schon ein paar Mal Rettung gefahren sind. Die hatte aber Stationsdienst, beziehungsweise hatte Nachtdienst auf der Notaufnahme. Und ja, wir haben halt irgendwie erzählt von irgendwelchen Einsätzen, die wir gemacht haben. Sagt sie: Mensch, ich habe letztens eine Story gehört. Die hat jemand in der Verwandtschaft, der hat richtig viel Geld, sagt sie. Aber der lässt das überhaupt nicht raushängen. Der fährt einen alten Opel Corsa. Und der ist mit dem Opel Corsa auf die Tankstelle gefahren. Und neben ihnen auf der anderen Fahrbahn war wohl einer mit dem, sie sagt, weiß es nicht, ob es Audi, Mercedes oder BMW war, hat da geparkt, guckte ihn so an, belächelte ihn so ein bisschen und sagte so: Naja, das kannst du nicht machen hier mit so einem Auto herfahren und so. Das ist hier nur für, also so ein richtiger Proll. Oh, er hat nichts gesagt, er hat sein Auto getankt, ist reingegangen, hat bezahlt, hat sich ins Auto gesetzt, hat sich angeschnallt, hat sich die Spiegel eingestellt, ist einmal um die Fahrbahn rumgefahren und sie sagt so, er hat so 7-8 Meter Abstand genommen und ist dem Typen voll in die Karre gefahren, ist ausgestiegen und hat gesagt: Und das kannst du machen, wenn du Geld hast. Oh. Geil, oder? Scheiße. Ich weiß jetzt noch nicht ganz, ob ich jetzt applaudieren soll. Ist ein Move? Ist so wie ich richtig auch, geil, definitiv. Finde ich richtig geil. Ne? Wie den Chef irgendwie so, ihr wisst schon, auf dem Tisch und so. Übrigens, ich habe im Lotto gewonnen und so. Genau. Ja. Na gut, also solange keiner zu Schaden gekommen ist, ansonsten. Der Typ stand noch draußen, hat sich wohl mit wem unterhalten. Der war dann etwas brav. Ja, okay, also es wäre auf jeden Fall ein Foto für ein dummes Gesicht gewesen. Das stimmt schon. Das kannst du machen, wenn du Geld hast. Das fand ich also mal okay. Das fand ich schön. Nee, aber Klaus, nimm doch mal ein paar Telefongespräche an. Ruf doch ein paar Leute an. Hier, ich nehme jetzt Podcast auf, ruft mich an. Ja. Freue ich mich auf, wenn euch das Spaß gemacht hat. Ich hätte es beinahe rausgeschnitten eigentlich. Oh Gott, dann ist das gut. Das war richtig gut. War schön. Das ist ja hier manchmal schwierig, was aufzunehmen. Das habe ich ja in der Folge dann auch mal. Das war der Telefonat und dann kam die Tochter irgendwie noch angeschwungen und wollte irgendwie noch was essen zwischendurch. Ich habe mehrfach gesagt, ich würde gerne was aufnehmen in Ruhe. Aber das war ja beim Labor schon immer so, dass die Kinder und irgendwie rechts und links irgendwas mit dabei. Das ist ja Sinn und Zweck der Übung. Ich kann dir genau sagen, was seine Tochter essen wollte, weil ich habe das heute unterwegs gehört, deinen Podcast, und sie wollte Würstchen essen. Und du glaubst es nicht, ich hatte Hunger auf Würstchen. Ja, das geht mir manchmal auch so beim Podcast. Alter, ich sag, so ein Mist. Und dann sage ich, Schlachter, ah, der hat Mittagspause, der hat von 1 bis 3 zu, unser Schlachter im Ort. Ja, dann fährst du zum Discounter, dann gehe ich dahin. Das kann jetzt nicht wahr sein. Da kriegst du 10 Wiener Würstchen. Ich sage, ich esse doch jetzt nicht 10 Wiener Würstchen. Das waren hier aber 5. Oh, ja. Dann habe ich mir ein Zwiebelbrötchen geholt. Das war auch lecker. Okay. Ja, das hatte ich jetzt letztens bei dem, die Tonscherben hier, der Dennis. In der letzten Folge, dann erzählt er irgendwie, ja, er müsste jetzt noch kochen gehen, er wird aber gern weiterreden. Und dann erzählt er irgendwie, ja, er hat sich hier beim Discounter irgendwie so einen tiefgefrorenen Pfannengyros da gekauft irgendwie, den wird er heute machen. Und ich bin 2 Tage rumgelaufen. Hast Pfannengyros gesucht? Nee, dann bin ich nicht zum Einkaufen gekommen, dann hatten wir Musikprobe und irgendwas. Das erste Mal, wo ich dann wieder im Supermarkt meines Vertrauens war, habe ich direkt so einen Pfannengyros eingepackt und mir den abends dann gemacht. Geht mir ganz oft so, also Nur so eine Japan-Box habe ich noch nicht, aber gut, das lässt sich auch noch erledigen. Tja. Meine Frau kam hier letztens rein und meinte so, oh, was liegt denn da noch im Regal? So ein kleines, eingepacktes, ja, es ist ein Kaugummi gewesen, aber aus der Japan-Box noch. Ich habe es nicht angefasst, weil es ging nicht mehr, ne? Und darf ich das haben? Ja, klar. Und dann Müffel, ne? Quasi am Kauen und so. Ne? Also es ist schon extrem stark. So. Also die sind alle, alles ist overflavored, komplett overflavored. Ja. Also ich weiß nicht, stell dir eine Banane vor und jetzt mal 1000 irgendwie so boah, Banane oder Erdbeere oder so. Oh. Was war das für eine Geschmacksrichtung? Wasabi, Basilikum oder? Das weiß ich nicht, aber es war, also auch das, was wir da hatten damals, das war einfach alles zu viel. Aber wie gesagt, es kommt ja noch die Tintenfisch-Lollis, die kommen ja noch. Ja, spannend. Ja, Klaus, nee. du kochst ja viel, also so eine Gyrospfanne, ja, aus dem Päckchen, also gibt es auch mal so schnell Essen bei euch, ne? Ja, das ist die Woche über manchmal gar nicht anders möglich, ne? Wenn du erst ich komme meistens so um 6:30 heim und eigentlich bei uns um 8 Uhr spätestens Bett geht Zeit für die Kinder, wenn Schule ist. Und wenn du dann zwischendurch noch kochen und dann musst du noch ein paar andere Sachen erledigen, da kannst du jetzt nicht groß hier den 3-Sterne-Menü da auf den Tisch bringen. Das ist dann mehr so am Wochenende, da wird dann mal richtig gemütlich gekocht. Ich stell mir das immer so vor, also wenn man für jemanden irgendwie kocht oder so, können die anderen dann auch Kochwünsche äußern oder so? Also ich kenne zum Beispiel jemand, der kocht für das ganze Haus, für die ganze Familie und braucht dafür keine Miete zahlen. Da würde mich doch einfach mal interessieren, äußern diese Leute Wünsche? Leni, erzähl mal, du zahlst ja keine Miete, du musst ja kochen für alle. Ja, ich habe einen ganz wunderbaren Mietlab geschlossen. Und zwar bin ich oben in die Einliegerwohnung gezogen und verpflege quasi meine Eltern mit Essen. Dazu muss man sagen, die werden hier nur als die Vermieter geschimpft. Und natürlich dürfen die Wünsche äußern, aber das Schöne am selber Kochen ist natürlich, es gibt das, worauf ich Hunger habe, weil die sind alle den ganzen Tag auf der Arbeit und das heißt, ja, der am Herd steht, der hat das letzte Wort. Und da ich aber auch sehr gerne und sehr gut koche, sind die sehr froh, dass das Essen fertig ist, wenn sie nach Hause kommen. Und ich glaube, da ist es denen völlig egal, ob es jetzt nur Roulade oder Kassler gibt. Es ist beides gut und Wünsche werden bedingt berücksichtigt. So bin ich ja nicht. Ist cool, ne, Klaus? Wenn du mal eine Mieterin brauchst, ne? Leni ist also ganz vorne dabei. Ach so, ich bräuchte mehr jemanden für einen Garten. Kochen tue ich selber. Ja, das kann Gérard. Also Gérard, der postet immer so viel nackte, also Oberkörper, nacktfreie Bilder. Der kann bestimmt rasen. Ja, Gérard ist so ein kleiner Gartenzwerg. Ich habe gedacht, der kann die Kisten tragen. Der grüne Daumen, nee, danke. Der beschränkt sich bei mir ganz, ganz gewaltig. Ich hasse Gartenarbeit. Ich hasse sie einfach. Hast du Garten? Ich habe Garten, ja. Und daran liegt's. Kümmert sich aber nicht drum. Problem daran ist, dass ich damals als Kind mit meinem Vater immer in den Garten musste. Und mein Vater ist so ein ganz Penibler. Das heißt englischer Rasen. Und ich musste wirklich die Rasenkante mit einer Nagelschere schneiden, damit das auch schön gerade ist. Und das hat mich als Kind so dermaßen angekotzt, dass ich auf Gartenarbeit einfach keine Lust mehr habe. Ich versuche es mir so, klar, ein bisschen Rasenmähen hier, ja, okay, schon. Aber alles, was noch drüber hinausgeht. Selbst das Rasenmähen macht mir schon keinen Spaß, wenn ich ehrlich bin. Wenn das nicht so teuer wäre, hätte ich überall diesen Kunstrasen, weißt du? Da kann ich abstauben oder absaugen und gut ist. Zu betonieren und grün anstreichen. Aber so ein bisschen Grün gehört ja dazu, braucht man ja halt. Wieso steht jetzt im Chat hier bei uns in unserem intern, Leni erinnert an Gabi von TKKG? Also ich total krass, total ja. krass. Ich habe ja nun noch nicht so viel, wie Leni und ich haben letztens, glaube ich, einmal kurz geschnackt. Da war ich aber mobil unterwegs. Und wenn ich das jetzt so höre, ich habe ja, ich weiß nicht, als Kind habe ich ja immer TKKG gehört. Und irgendwie, ja, ich habe auch drei Fragezeichen gehört, so ist es nicht. Also ich habe eigentlich alles gehört. Aber das muss der Girard sagen. Denke ich hier an die Sprecherin von der Gabi. Das ist total irre. Stimmlich oder wohnt Gabi auch bei ihren Eltern und muss kochen? Also Gabi ist noch jünger und von daher wohnt sie auch zu Hause. Aber stimmlich, total krass. Total krass. Hör dir mal so, ich weiß nicht, aus dem ersten Zehner-Block irgendwie mal die Sachen an und halt das mal daneben. Das ist irre, ist das. Das heißt, wir nennen Leni ab sofort nur noch Gabi. Und das tut mir jetzt leid, das wollte ich jetzt nicht. Aber ich habe hier so. Ich habe hier immer so Flashes so irgendwie. Ich denke immer so, gleich ruft sie nach Tarz an. Gérard, wir Tim, haben doch jetzt... Karl Klößchen, auf geht's. Ja, genau. Genau so ist es. Wuff, wuff. Gérard, wir haben doch jetzt auch Jingles von Leni eingesprochen. Also bei der Portunion hieß das ja mal Uschi. Wir haben jetzt eine Gabi. Ja. Neue Rubrik Gabi on Tour. Ja. Gabi, eure rasende Reporterin. Yay. Boah, Hilfe. Mir ist mal aufgefallen, gibt es eigentlich einen Podcaster, der ernsthaft zwei Podcasts zum selben Thema hat? So eine Bekloppte gibt es doch, Alter, bin doch nur ich, oder? Ach, Geocaching jetzt? Ja. Ja, aber du könntest jetzt einen Podcast machen. Du redest mit ein paar Leuten über neue technische Sachen. Was weiß ich, immer alles, was neu ist, irgendwie an Elektronik, also jetzt so ein Wissenschaftspodcast. Nein, dann mache ich mit Martin einen TKKG-Podcast auf. Ja, genau, dann machst du Konkurrenz zum Thorsten Runde mit seinen vier Ohren. Genau. Den nennen wir Gabi und Klößchen. Ich bin nicht dick. Sag das nicht so laut, Michael, der arbeitet schon an Logos. Nee, aber dann könntest du noch einen eigenen Personal-Podcast machen und redest über Mikrofone. Also ja, ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, nee, das... Das reicht so. Ja, also irgendwann habe auch ich die Schnauze voll, ja. Jetzt haben wir fast eine Stunde, wir haben jetzt noch 10 Minuten oder so, dann haben wir eine Stunde. Klaus, wollen wir unsere typische Frage stellen, wenn wir unser Gerät anschmeißen oder haben wir noch Themen? Haben wir noch Themen, soll man nicht mehr sagen im Podcast, habe ich gehört. Ja, ich wollte gerade darauf hinweisen, vielleicht sollten wir nochmal ganz, vielleicht, ich habe es noch nicht gehört, ich habe nur die Shownotes. Ja. Aber du hast es gehört, vielleicht sollten wir nochmal Werbung für die aktuelle Folge der Goldenen Zehen machen. Die Goldenen Zehen, genau. Die 10 Podcast-Floskeln, die wir eigentlich nicht mehr hören wollen. Die Folge ist die Nummer, schieß mich tot, vielleicht kriege ich jetzt schnell noch hier über das Telefon kürzlich beendet. Nee. Da haben wir nichts. Warte mal, ich schaue mal eben schnell hier. Meine Podcast, das müsste gehen. Folge 21. Ah, sehr schön. Danke, Gérard. Folge 21. Auf jeden Fall, jeder, der Podcast gerne hört und der selber Podcast macht, anhören das Dingen, sich abrollen, wegschmeißen und ein Stück weit auch beherzigen. Weil sie haben teilweise wirklich recht. Das habe ich auf Twitter auch geschrieben. Teilweise habt ihr recht. Manche Sachen sind einfach so abgegriffen. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja. Aber ich meine, ohne den Podcast anzuhören, wir können ja mal, also in den Shownotes stehen sie ja drinne. Wir können ja mal die 10 Floskeln vorlesen. Also Platz 10 wäre genau. Sagt man das so oft? Genau? Genau. Genau. Oder ich sag immer wunderbar, das ist auch nicht besser. Oder auf Platz 9, ein anderer guter Podcast von mir ist übrigens. Ja, stimmt. Ja, das hört man relativ oft. Ja. Ja. Schreibt also, Kommentare. Ist auch so ein Ding. Ich weiß, wir machen das auch und jeder sagt das immer wieder und immer wieder, aber eigentlich haben auch die Jungs da recht. Ich meine, immer wieder drum betteln ist auch blöd, denn wenn nichts kommt, kommt halt nichts aus die Maus. Fertig, jeder weiß mittlerweile, dass man das die Möglichkeit hat. Ne? Ja, dann hätten wir noch anzubieten, ich bekomme kein Geld dafür. Ja, das kommt auch sehr oft vor. Sie haben auch immer so ein paar Dinge verlinkt dazu. jetzt sind wir gerade abgeschwiffen. Echt, sagt man das? Ja, das ist ich weiß nicht, gibt es eine Mehrzahl? Ist das nicht abgeschweift? Nein, aber wie gesagt, also, das wäre jetzt so keine Floskel, wo ich sagen würde, dass ich es so oft gehört hätte. Ich auch nicht. Abgeschwiffen. Ja, also wie gesagt, man sollte diese Folge wirklich anhören, weil sie haben auch Beispiele und erklären das und wo sie es gehört haben. Und so. Das ist wirklich gut anzuhören, weil das stimmt, das hast du ganz oft, dass Leute dann und dann irgendwie so, man redet halt normal miteinander und dann gibt es immer einen meistens, der dann sagt, so, jetzt sind wir aber abgeschwiffen und jetzt mal zurück zum Thema, anstatt mal einfach so ein Gespräch laufen zu lassen, weißt du, so dieses, immer dieses so, ja, wir hatten ja eigentlich was anderes vor, so, ne? Ja, wir haben ja noch so ein bisschen was zu erzählen. Wir verlinken euch das in den Shownotes, die Folge. Das ist nämlich Platz 3 als Floskel. Das ist geil, ne? Das ist großartig, ja. Das sag ich auch immer wieder. Ja. Ob ich es denn tue, ist immer noch so Fragezeichen, aber gut. Klaus, mal weiter. Und mein Favorit ist Platz 2 und Platz 1, weil das ist jetzt bisschen weg. Das ist gerade hier so Teamspeak, ne? Wenn du so, ne? dieses Ding. Und Platz 1 finde ich auch super. Das ist nämlich genau das Ding. Ja, das schneide ich nachher raus. Und keiner schneidet irgendwas. Genau, mit diesem Satz viele Grüße an die Jungs von Teamspeak. Genau, das schneiden wir raus. Ja, 4 und 5 haben wir noch vergessen. Haben wir noch Themen und machen wir mal weiter in der Sendung. Und das sind jetzt nämlich genau die beiden Punkte, die wir brauchen. Haben wir noch Themen? Ansonsten machen wir weiter in der Sendung und schließen das Ganze vielleicht ab mit unserem Podcatcher. Das macht Klaus so gerne. Ja, soll ich gleich anfangen oder machen wir von der Reihe nach, wie wir im Teamspeak aufgestellt sind? Ja, dann fange ich mal an. Das wird den Martin freuen, weil ich höre die aktuelle Folge vom Metacast. Sehr gut, sehr gut. Das Backup hört nichts, dann Martin. Shit, jetzt hast du mich erwischt. Warte, ich guck eben. Moment. Ja, dann mach Pause, Gérard. Genau, ich habe momentan auf den Ohren die neue Folge vom Hörfehler, den ich bei Night of the Pots kennenlernen durfte. Das ist der Fußball-Podcast. Die letzte Folge von ihm fand ich mal sehr interessant, weil er hat sich wirklich nur das Handy geschnappt, weil er keinen Gesprächspartner hat und ist mal quer durch, ich weiß es gar nicht mehr, wie der Ort hieß, durch seinen Ort gewandert und hat mal hier und heute gefragt, was sie denn im Ort so schön finden und hat sich auch lange, ich glaube, da waren knapp 10 Minuten, die letzten 10 Minuten rum mit einem syrischen Auswanderer unterhalten. Soweit ich das mitgekriegt habe, fand ich sehr interessant. Also muss ich sagen, und jetzt auf die neue Folge bin ich echt mal gespannt. Die trudelte eben rein, die werde ich mir morgen mal anhören. Tja, Martin ist am Start. Tja, das, was ich gesehen habe, ist jetzt deine Folge, und zwar deine Urlaubsfolge. Ah. Mhm. Tja, jetzt machen wir hier gegenseitig Werbung. Und ich muss da gleich nochmal hart mit dir ins Gericht gehen. Ja, bitte. Also Scholle schmeckt ja bitteschön nicht wie Rotbarsch, ja? Also Patsch, Patsch, Patsch, das kann ja wohl bald nicht wahr sein. Das hast du echt verglichen miteinander. Ja. Der Martin kommt aus dem Norden, der kennt sich aus. Na, ja, ich mag die Soße. Ich habe keinen Unterschied geschmeckt, ehrlich nicht. Das kann nicht sein, dann war das niemals Rotbarsch. Rotbarsch ist irgendwie fest und nicht wabbelig wie eine Scholle. Eine Scholle ist eher so ein bisschen, ja, manchmal kann die schon so ein bisschen gallertmäßig sein, das stimmt schon, ne? Aber ansonsten war das ein sehr schöner Ausflug. Ich kann da auch nur wieder Danke sagen. Auch wieder im Auto und es passte genau für meine Strecke, die ich hatte, die Lauflänge. Das war gerne, sehr gut. Gerne, gerne. Ja, der Herr Backhaus, was hören wir denn? Was sind wir denn am Hören? Also ich habe hier noch die letzten 10 Minuten von die Wochennotiz anzuhören. Folge 116. Die steht hier. Und danach kommt Sunday Morning. Ah, und last but not least, die Leni, aber die hört ja gar nicht so viel Podcast, aber vielleicht hört sie ja irgendwas. Ach, das geht eigentlich. Also ich meine, jetzt in dieser Folge wurde mir ja nun einmal der Metacast ans Herz gelegt und ich werde natürlich auch die Folge vom Klaus jetzt einmal nachhören, wenn die so gut ist. Und sehnsüchtig warte ich natürlich auf eine neue Folge der Podrevue. Ich bin wirklich gespannt. Ich finde das Konzept ganz, ganz toll, einfach mal ja hinter die Kulissen zu gucken, die Podcaster mal kennenzulernen. was sie so in ihrem normalen Leben machen. Und da bin ich sehr gespannt. Welcher Podcaster hat denn ein normales Leben? Oder die haben ja auf jeden Fall eine Vergangenheit oder wie sie dazu gekommen sind. Also es ist wirklich ganz interessant. Also das Konzept gefällt mir und ich will ja nicht drängeln, aber ich warte. Ja, bevor wir Tschüss sagen, können wir vielleicht noch sagen, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Also es sind noch ganz viele Slots offen, weil wir noch kein Timetable haben. Also wer bei Night of the Pots Herbst-Winter-Kollektion mitmachen möchte, der soll einfach auf den Raucherbalkon gehen und sich einfach den Link raussuchen und sich einfach in dieses Piratenpad eintragen. Und wer mir da nicht ganz folgen kann, der kann noch einfach nochmal den Trailer hören, weil da wird es eigentlich sehr schön erklärt. Der Raucherbalkon. Ein Phänomen in der Podcast-Landschaft. Am Anfang des Sommers gab es ein großes Event. Eine ganze Nacht lang wurde gepodcastet. Mehr als 16 unterschiedliche Podcaster waren dort. 12 Folgen unterschiedlichster Sorte wurden danach veröffentlicht. Und es hätte noch so viel mehr sein können. Doch wird der Raucherbalkon uns noch ein einziges Mal diese Möglichkeit bieten? Wird es vielleicht ein ganzes Jahr dauern, bis es wieder soweit ist? Nein, so wird das nicht passieren. Noch dieses Jahr wird es eine weitere Night of the Pots geben. Der Raucherbalkon ist bereits dabei und organisiert das nächste Event. Ein fester Termin steht noch nicht fest, aber es wird definitiv eine Herbst-Winter-Sendung sein. Schau doch mal unter raucherbalkon.de vorbei. Klicke auf den Menüpunkt NOTP. Dort findest du das Pirate Pad, wo du dich als Podcaster anmelden kannst. Werde selbst ein Teil von Night of the Pots. Krieg ich mal Gänsehaut, ne? Also den Volker haben sie ja abgefeiert auf, allein auf das Intro beim letzten Mal, oder? Der wird noch ganz groß. Ja, das war ganz groß. Und das war wirklich so aus dem Bauch hinaus. Ich habe ihm per Twitter angeschrieben, boah, ich setze mich da mal hin. Ja, der Mann hat einen Plan, du. Ich sag dir das auch jetzt mit seinen 1 Minuten irgendwie. Irgendwas passiert da mit dem. Der hat gerade einen Lauf. Ja, Klaus schreibt gerade, der Raucherbalkon ist live auf dem Podstock. Ja, ich bin ja leider nicht da. Ich schaff das leider nicht. Urlaub vorbei und das wird nichts. Du hast ein paar Leute hoffentlich da, die dich unterstützen werden. Ja, werde ich dann sehen. Also auf jeden Fall haben wir für den mit dem Balkon den Frühschoppen von 11 bis 12 Uhr gekriegt, eine Stunde lang. Und ja, jeder, der sich irgendwie dem Raucherbalkon verbunden fühlt, ist natürlich herzlich eingeladen, da zu unterstützen. Notfalls mache ich die Stunde alleine, aber ihr könnt euch darauf einstellen, ich bin eine Rampensau, ich zerre euch notfalls auf die Bühne, wenn ihr nicht freiwillig kommt. Ja, also unterstützt den Klaus übernächstes Wochenende beim Podstock, aber ich weiß ja, dass sehr viele Leute von der Pod-WG da sind. Der Raiden ist da, der Michael ist da, der Bobs und Bob ist da, der Kai ist da und ich glaube, der Ralf ist da, der Brombeerfalter. Ich glaube, die werden dich schon unterstützen. Ich bin gespannt, werden wir sehen. Gibt es da eine Aufnahme dann von? Ja, ja. Ja, dann sind wir, glaube ich, erstmal wieder für eine neue Raucherbalkon-Folge durch, denke ich, oder? Ich denke, ja. Nette Runde. Ich sage danke hier an die Beteiligten. Danke Martin, danke Gerard, danke Leni. Gerne. Bedanke mich beim Hatti. Wie immer. Danke auch an den Klaus. Und auch von mir abschließend ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Volker, den Selbstgesprächler, für die ganze Arbeit mit den Intros und Trailern und was er uns hier zurzeit da alles bastelt. Lieber Volker, vielen Dank. Wir sehen uns auf dem Podstock, das weiß ich. Freue ich mich schon drauf. Und nicht vergessen, ihr könnt euch den Trailer runterladen und könnt ihn in euren eigenen Podcast abspielen. Und von dieser oder an dieser Stelle sage ich von meiner Seite Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö. Und Tschüss.